Jedes Wort Winnetous hatte ich verstehen, aber mich nicht dazu äußern können. Jetzt ergriff Sam Hawkins meine Hände, streichelte sie behutsam und gab mir einen Kuss auf die Stirn, mein guter alter Sam. Stone und Parker winkten mir noch einmal zu, und für lange Zeit sollte ich meine treuen Gefährten nicht mehr sehen. Wie lange ich geschlafen hatte, wusste ich nicht. Es war der Genesungsschlaf, der immer tief ist. Ich konnte die Augen öffnen, ohne sie vor Schwäche gleich wieder schließen zu müssen. Und was sie sahen, war erstaunlich genug. Ich lag auf einem ganzen Stapel von Bärenfellen, eine schöne indianische Decke über mich gebreitet, in einem viereckigen Raum mit steinernen Mauern. Das Licht kam durch die Eingangsöffnung, neben der zwei Indianerinnen saßen. Meine Pflegerinnen wohl, und gleichzeitig meine Bewachung. Die alte Squaw war hässlich, wie die meisten roten Frauen. Die junge dagegen war schön. Sehr schön sogar. Ihr einziger Schmuck bestand aus ihrem herrlichen Haar, das ihr in zwei starken, bläulich-schwarzen Zöpfen bis über den Gürtel herabreichte. Dieses Haar und ihre Gesichtszüge ließen mich sofort erkennen, dass ich es mit Winnetous Schwester zu tun hatte. Auf einen überraschten Ausruf der Alten hin sprach sie mich in einem ziemlich geläufigen Englisch an. Du bist wach geworden. Hast du einen Wunsch? Ja. Ich habe sogar mehrere Wünsche. Sprich leise oder nur durch Zeichen. Und Chochi hört, dass dich das Reden schmerzt. Chochi ist dein Name? Ja. In der Sprache der Weißen heißt das schöner Tag. Der Name passt genau zu dir. Du bist meinetwegen hier? Mein Bruder Winnetou befahl mir, dich zu pflegen. Dachte es mir, dass ihr Geschwister seid. Du siehst diesem jungen, tapferen Krieger sehr ähnlich. Du hast ihn töten wollen. Nein. Ich habe ihn lieb gehabt. Gleich als ich ihn zum ersten Mal sah. Er glaubt dir nicht. Und Nchochi ist seine Schwester. Darfst du mir Wasser geben? Ja. Hier, trink. Ich gebe dir das Gefäß an den Mund. Trink langsam und vorsichtig. Danke. Ich danke dir. Wo sind wir hier eigentlich? Am Rio Pecos. In unserem Pueblo. In einer Steinburg. Mein Vater in Chuchuna und einige Unterhäuptlinge mit ihren Familien leben in diesem Felsenbaum. Und wo sind meine drei Gefährten? Kann ich sie sprechen? Das ist verboten. Aber es geht ihnen gut. Sind sie gebunden? Nein. Aus diesem Pueblo können sie nicht entfliehen. Und jetzt darfst du nicht mehr sprechen. Wir müssen jetzt gehen. Hier hast du ein Tonpfeifchen. Und wenn du etwas brauchst, so gib uns ein Zeichen.